schon wieder diese Blicke, was denken die denn, wie ich ticke? Willst du was? Hau nur ab! Du hast Glück gehabt, keiner traut sich was zu sagen, soll's einer doch nur mal wagen, wird gleich sehen, was er davon hat, der kriegt es ab. Hey Mann, machst du mich etwa an? Willst du irgendwas von mir? Hey Mann, was schaust du nur so blöd? Ich komm gleich mal zu dir. Euer sogenanntes Wohlverhalten, das könnt ihr gern für euch behalten. Ich werd niemals so wie ihr, garantiert. Ich bin nicht nett, ich bin nicht friedlich, ich mag euch nicht, ich bin nicht niedlich. Komm, ich will hier noch ein Bier, bevor's passiert. Hey Mann, wie fühlt sich das so an, wenn du ganz alleine bist? Jetzt kriegst du zu zurück, jetzt frisst du auch mal Mist. Mir ist es ganz egal, maximal egal. Es ist mir ganz egal, maximal egal. Jetzt schau dir mal den Spießer an, jetzt fängt er noch zu meckern an. Das hältst du wohl im Kopf nicht aus. Jetzt muss es raus, ich soll mich mal zusammennehmen. Ich glaub, mir kommen gleich die Tränen, da sucht es sich den Falschen aus. Jetzt aus. Hey Mann, jetzt siehst du, was passiert, so kann es einem gehen. Hey Mann, so wolltest du es doch, jetzt hast du es so gesehen. Mir ist es ganz egal, maximal egal. Jetzt ist mir ganz egal, maximal egal. Und sonst mich doch erwischen, beim Motiv im drüben Fischen. Und wollen sie wissen, warum? Ich bleib einfach stumm. Hey Mann!